Damit da kommen wir zum Teil Engel. Also wirklich, jetzt haben wir das Übernatürliche und so, aber auch schon sehr über Engel. Und jetzt kommen wir zum offiziellen Teil über die Engel, wo wir euch auch da wieder weitergeben, was uns an der IPS ja gelehrt wurde und auch was wir erlebt haben. Ja, und das ist so, wie ich es eh schon gesagt habe, dass wir sind keine natürlichen Menschen, sondern wir sind eigentlich geistliche Wesen. Also das ist halt wirklich, dass uns das müssen wir auf unser Herz schreiben. Das müssen wir wirklich wissen. Ich meine, es steht, wenn ich sage, Jesus Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist nichts Natürliches. Wie kann Jesus in mir sein? Also als Christen, wenn wir uns dem Natürlichen öffnen, müssen wir uns Gottes Wort öffnen und Gottes Wort sagt das. Gottes Wort sagt, wir sind Geist. Und wir beten an, nicht in Sprache, sondern in Wahrheit und im Geist. Also drum, das ist uns, ja, das ist einfach, das muss uns bewusst sein, dass wir sind wirklich Geist. Wir sind, wenn wir wirklich Christen werden, wenn Jesus in uns ist, wir sind Geist. Und wir wollen Genau. mal so in der Welt leben. Na, und wir sollen dorthin kommen eigentlich, wo wir mehr in der geistlichen Welt leben als in der natürlichen. Also wo für uns das Geistliche realer ist und beeinflussender ist als das, was wir im Natürlichen sehen, fühlen, wahrnehmen und rund um uns herum passiert. Genau. Genau. Und ich denke mal, das kann man sehr gut prüfen, wenn irgendeine, sagen wir, eine Entscheidung treffen ist oder wenn ein Problem kommt, wie reagiere ich? Also wenn du dich prüfen willst, dann beobachte dich selbst, was denke ich, wie entscheide ich? Und da wirst du sehr schnell sehen, dass man sehr von dem menschlichen System geprägt sind und bevor wir unseren Kopf anfangen zum Überlegen und Denken und eine Lösung zu finden, anstatt wirklich auch unsere Probleme mit dem Übernatürlichen, im Übernatürlichen zu lösen. Gell? Also so kannst du wirklich das als, ja, dich beobachten und schauen, wo stehst du oder wo stehe ich? Ja. Und was mich damals sehr beeindruckt hatte, war, als ich einen Vers im Zusammenhang gelesen habe oder wo Reinhard uns dieser gezeigt hat, und zwar im Johannes 1, 50, 51, wo Nathanael unter dem Feigenbaum war und dann kam er zu Jesus und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und da sagt Jesus also: Engel zu sehen ist größer als das Offenbarungswissen durch ein Wort der Erkenntnis. Also, und das hat mich so beeindruckt, weil ich dachte, es steht hier, es ist etwas, was wir sehen sollen, sehen dürfen. Und dass ein Teil sein sollte von unserem Leben, einfach diese ganze geistliche Welt und die Engel und die Realität der Engel rund um uns und zu unseren Diensten und dass wir mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Genau. Und dort meine Reise mit den Engeln. Da ist Hebräer 1,11. Zu welchen von den Engeln hat der denn jemals gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Also die Begegnung mit Engeln soll wirklich so natürlich stattfinden, dass ich wirklich sage, so, ich brauche jetzt die Hilfe, so wie die Ginny sagt, ich schicke jetzt da die Engel aus, ich sehe, da ist ein Hubschrauber und ich schicke die Engel aus. Oder ich weiß, ich muss jetzt was machen und sage, so, ihr Engeln, jetzt brauche ich Engel, jetzt gehen wir. Oder ich sitze mir ins Auto und bevor ich wegfahre, sage ich, so, ihr Engel, wir fahren jetzt los und ich sitze rund um mein Auto. Und dass das so, ja, dass das eine Reise ist mit den Engeln, nicht jeden Tag. Den ganzen Tag jetzt und sage, ihr Engel, ihr Engel. Und wie sie halt auftauchen. Oft ist im Lobpreis bei mir, wenn ich im Lobpreis bin und ich mache die Augen zu und ich sehe eben mit den inneren Augen, ich sehe den Engel, dass ich wirklich dann sage, sei willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Mach mal zusammen Lobpreis. Wirklich so eine normale Interaktion. Ja, und ein Bibelvers dazu ist, er lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes, was er im Psalm 123 steht. Wo steht, der redet mit den Engeln und sagt, lass uns zusammen Gott loben. Also wir sind es halt eher gewohnt, dass wir eben mit den gefallenen Engeln reden, wir haben in Jakobus 4,7, widersteht dem Teufel so wieder von euch. Also das nehmen wir an, wir sagen, du Teufel, weg mit dir, oder du Dämon, weg mit dir. Und genauso können wir wirklich einfach mit den Engeln in Interaktion treten und mit ihnen sprechen. Eben halt immer im Fokus, dass unsere intime Beziehung mit Jesus der Hauptgrund ist. Aber das ist der Hauptgrund für alles, was wir im Christenleben machen. Also für unser tägliches Leben. Also wirklich, wie der Reinhard immer sagt, was in der Früh als erstes ist und als letztes. Also das zeigt da auch, wo stehe ich. Gell? Und ich denke mir, da sollen wir uns wirklich einfach beobachten und sagen, okay, Herr, ich will mehr von dir, wo dein Wunsch ist. Wo dein Herzenswunsch ist, da wirst du hingehen. Da wirst du hingehen. Und das wird wahrscheinlich dann der Genie viele Nachrichten schicken und sagen, ah, oh, ja. Wir haben das und das und das erlebt. Und da freuen sie sich dann schon. Absolut. Ja, weil ich denke, es ist so genial, wenn wir in das eintreten und wenn wir unsere ersten Erlebnisse haben und wenn es immer natürlicher wird. Und ich weiß, dass einige von euch, da hat Gott wirklich gesagt, um in den zu wandeln, was ich für euch vorbereitet habe, müsst ihr euch mit dem Übernatürlichen auseinandersetzen, müsst ihr lernen, ja, mit dem Übernatürlichen bekannt zu werden und dass es für euch natürlich wird. Und ich glaube, also er würde das zu allen sagen, weil wir brauchen diese übernatürliche Dimension in unserem Leben, weil Gott ist Geist, wir sind Geist. Und wenn wir versuchen, mit Gott im natürlichen, auf natürlicher Ebene zu interagieren, das geht zu einem gewissen Punkt, aber wir werden nie in diese Fülle oder in diese Vollmacht und in all das eintreten, was möglich ist, was er für uns vorbereitet hat. Genau, und dann kommen wir zu 4 Schlüsseln, zu lernen, mit den Engeln zu arbeiten, das zusammenzuarbeiten, zu wandeln, zu gehen. Und viele haben ja gesagt, ja, wie macht man denn das? Also da hat es 4 Schlüssel. Erstens, also ich sage zuerst mal die 4 Schlüssel und dann können wir sie durchgehen. Also erstens Hingabe, das ist das Erste. Zweitens, lerne mit den Augen des Geistes zu sehen, also mit den inneren Augen und nicht einfach sich auf diese Augen da limitieren. Drittens, glaube richtig. Also es ist nicht getan mit zu glauben, aber richtig zu glauben ist hilfreich. Und dann kommen wir wieder zum Begehren, sich danach ausstrecken. Genau. Also, da kommen wir jetzt zurück zur Hingabe. Hingabe bedeutet ja, dass ich etwas hingeben. Surrender heißt es auf Englisch. Ja, Surrender ist, also für mich ist Hingabe wirklich, Herr, hier bin ich. Das ist für mich die Erklärung. Hier bin ich, mach, was du willst, hier bin ich. Ich gebe dir meine Gedanken, ich gebe dir meine Gefühle, ich gebe dir meinen Körper, ich gebe dir alles hin und bin jetzt nur da, um dich zu sehen, um dich zu erleben, um dir zu sagen, ich liebe dich, ich brauche dich, wirklich von Herzen einfach ausdrücken, wie du sehr das verlangst. Wirklich, ich habe oft, da bin ich im Lobpreis, da sitze ich nur da und ich kann gar nichts anderes sagen, als hier, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Also einfach dieser Herzenswunsch und das ja, mehr von dir, das wirklich, das Jesus ist in uns, aber dass wir mehr von uns selbst loslassen. Ich stehe da drinnen, wir sind uns gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dass wir wirklich dieses Sterben, aber so wie er wie wir das erleben, also euer Christen, wo wir merken, jetzt stirbt was. Also von mir, jetzt wird mir, das tut zwar weh, aber es ist gut. Sehr gut. Und ich denke mir, Das ist sehr gut. Und ich denke mal, das ist doch alles Teil der Hingabe, wenn ich wirklich sage, Herr, ich möchte wirklich dich, ich liebe dich. Wenn ich nur sage, Jesus, Jesus, Jesus. Also Hingabe ist wirklich auch das Loslassen von einem selbst und wirklich sagen, ich bin nicht für mich da, sondern ich bin für dich da. Ich genieße jetzt einfach die Zeit mit dir. Super, perfekt. Sehr gut, ja. Genau, und da haben wir Römer 6, 13 dazu, der sagt, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit. Also das mit allem, wo wir haben, uns ihn hingeben, damit er uns gebrauchen kann und damit er durch uns fließen kann, damit ja die Welt ihn erkennen kann, durch wie wir ihn repräsentieren. Und dann wirklich das Lernen mit den Augen des Geistes zu sehen. Gell? Weil das sind auch oft Fragen, wo es wäre, hast du jetzt wirklich, also wenn ich erzähle zum Beispiel von meinen Erlebnissen mit dem Übernatürlichen, dann ist das Erste, wie oder hast du das ganz klar gesehen? Gell? Und dann sage ich, das ist unterschiedlich, aber meistens habe ich da meine Augen zu und ich habe ein inneres Bild. Das ist nicht jetzt, dass ich sage, mit den Augen sehen, sondern das ist wirklich, der Heilige Geist redet oft in Bildern und das müssen wir wieder lernen. Ich glaube, als Kind haben wir das wahrscheinlich alle gehabt, wir haben alle so Bilder gehabt und dann hat man gesagt, ah, das gibt es nicht und es ist uns vielleicht aberzogen worden. Aber wir können das alle, wir haben alle innere Bilder. Wenn du die Augen schließt und versuchst, du wirst sehen, weil wir sind ja so geschaffen, um zu sehen, um innerlich zu sehen. Ja. Und ich denke mir oft, da ist irgendwo eine Bibelstelle, wo auch steht, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber der hat dann auch gesagt, er hat in einer Vision den Engel gesehen. Weil wir meinen ja immer, alle haben die Engel richtig mit den realen Augen gesehen. Aber da steht richtig, er hat es in einer Vision gesehen. Und eine Vision ist nichts als ein inneres Bild. Und da sehen wir auch im 2. Könige, also ich denke, wir kennen alle die Geschichte, wo der Elisa mit seinem Diener war und da waren so viele Streitwagen und der Diener sagte, also wir haben verloren. Und dann sagte er, also da ist die ganze Geschichte und dann am Schluss sagte er, da öffnete der Herr dem Knecht die Augen. Und da waren es nicht die Augen, die natürlichen Augen, sondern die Augen, um im Geist zu sehen. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll Feuer, Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Also er konnte es nicht sehen, er hatte Angst, er war von diesen Umständen in Panik. Und Elisa sagte, hey, entspann dich, hat es all diese Streitwagen und Rosse, wir müssen noch keine Angst haben. Und dann hat der Herr ihm die Augen geöffnet und er hat ihm nicht diese Augen geöffnet. Ich glaube nicht, dass er mit diesen Augen auf einmal Streitwagen und Rosse sah, sondern also die Augen des Geistes. Und dann sah er es und dann war er auf dem gleichen Stand wie Elisa und er verstand, wieso, dass er keine Angst hatte. Ja, voll schön. Und dann einfach richtig glauben. Gell? Ich denke mir, ja, also wir gehen oft wirklich mit einer falschen Einstellung an die ganze Geschichte einfach ran, die ich zuerst schon erwähnt habe, dass wir sagen, so, ich möchte Engel, aber das ist eine falsche Mentalität, weil ich möchte Engel nicht schon falsch, weil die Engel sind da. Die Engel müssen nicht kommen. Ich sage nicht, kommt ihr Engel? Weil die Engel, die sind um uns, wie Jesus in uns ist, das glauben wir ja auch, weil die Bibel das sagt, Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so ist es mit den Engeln auch, wir sind umgeben von den Engeln, dass wir wirklich im richtigen Glauben da dran gingen und wirklich wissen, wir sind umgeben von den Engeln. Und ich muss nicht sagen, eine Stunde ihr Engeln, kommt ihr Engeln, das ist es nicht. Aber das wäre unsere Mentalität genau. Oder unsere Einstellung oft. Und ich glaube, mit der Einstellung werden wir es nicht erleben und nicht sehen. Weil die werden genau. Die Grundschule, wo soll man herkommen, wo wir eh schon da sind. Ja. Also, und dann kommen wir zum Begehren und sich nach Ausstrecken. Ich liebe diesen Punkt, weil der gibt eine, also der bringt eine große Verantwortung mit sich, weil wir haben alle viel zu tun. Wir haben alle, unser Zeitplan ist ausgefüllt. Wir haben viele Sachen, die wir tun sollen, wollen, können. Und wenn man ein Begehren hat, wenn man sich danach ausstreckt, dann zeigt es sich darin, dass man auch dafür Zeit investiert, dass man etwas nicht macht, um das zu machen, dass man ja, sich wirklich damit beschäftigt, studiert, liest, ja, Zeit nimmt im Gebiet, wo man sich einfach danach ausstreckt. Also das hat sehr viel mit uns zu tun. Es ist schon alles da, wir können da eintreten, wir können lernen, im Übernatürlichen zu wandeln, sodass es realer wird als das Natürliche. Aber es liegt an uns, wie sehr wir es wollen und wie sehr wir Entscheidungen treffen im Alltag, um da wirklich einzutreten. Genau, genau. Und da, ich kann mich ganz gut erinnern an die PS auf Englisch, The lazy one won't see the supernatural. Also die Faulen werden das Übernatürliche nicht sehen. Und da habe ich damals gedacht, also das hat man doch, das kann ich mich noch gut erinnern. Weil ich denke, es ist sehr, sehr leicht, dass man, wenn man jetzt das Übernatürliche erlebt, dann ist man so Feuer und Flamme und so begeistert. Und es geht so schnell aber, dass man wieder das Feuer und Flamme, dass die klein wird und dass man wieder so in dem Fleisch ist und dass man dann lazy wird, also faul wird, dass man es nicht begehrt, so wie die Ginny gesagt hat, dass man nicht die Zeit nimmt und nur einmal hinsetzt und die Augen schließt und sagt so, ich will jetzt dich ja sehen, ich will sehen, gell? Ich denke mir, das ist wirklich auch, dass man wirklich, wie die Ginny gesagt hat, Zeit investiert, weil ich glaube, wenn man nur sagt, wir haben so die Mentalität von der Religiosität her, alles ist in deinen Händen und wenn du willst, dann wirst es du mir geben. Aber das ist nicht die Wahrheit. So ist nicht das Prinzip des Sehen und Erntens, wo wir wieder zurückgehen auf das Gesetz. Das ist, wir leben oft so, weil wir so gelehrt worden sind. Eben das ist das religiöse System oft, okay, da ist der Pfarrer draußen und der Pfarrer spricht und dann gehen wir wieder alle nach Hause und dann kriegen wir das irgendwie vom Himmel gehauen. Aber das ist nicht das Prinzip. Es ist wirklich nicht. Und das hat mir auch wirklich gefallen. Und ich denke mir, wollen wir aber dann wirklich, weil wir so ein Brennen haben, Zeit investieren, nachher dürfen wir erleben, dass wir mit den Engeln im Team arbeiten können. Und das ist so, wie jetzt die Ginny und ich im Team sind. Und es ist eine wunderbare Geschichte, im Team zu sein, weil man ergänzt sich, man ist gemeinsam da und wie hat das gleiche Ziel. Und was der nicht sagt, sagt der. Und das ist so, das ist genau das Gleiche, wie die Ginny und ich jetzt agieren, interagieren. So ist es genau mit den Engeln. Wir können sagen, so Engel, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, willst du das jetzt denn da? Übernimm du einmal. Und das hat mir auch gefallen, der Begriff Teamwork. Weißt? Teamwork mit Engeln, so wie wir jetzt da Teamwork machen, ist ein Teamwork mit Engeln. Gell? Und das hat man, ist mir nur geblieben. Genau, absolut. Und dann haben wir den nächsten Punkt. Die Engel im Neuen Testament, sie waren sehr häufig. Und hier habe ich eine ganze Liste von Bibelstellen, wo die Engel zu finden sind im Neuen Testament. Ich werde die dann in der Beschreibung von Video auflisten, so dass wir jetzt nicht alles da durchgehen, sondern ihr könnt das dann selber nachlesen, nachschlagen in der Version, die euch am besten gefällt. Genau, dieser ganze Punkt werde ich dann in der Beschreibung vom Video die Bibelstellen hinschreiben. Genau. Aber über eine Bibelstelle wollen wir noch reden, und zwar die verwirrende Bibelstelle. Die Bibelstelle, die mir jeder sagt, der nicht mit Engeln interagieren will. In der Bibel steht geschrieben, dass er uns ein wenig niedriger gemacht hat als die Engel. Und deshalb können wir nicht mit den Engeln interagieren, weil sie sind also wir sind unter ihnen und deshalb können wir das nicht. Und sie beziehen sich auf die Bibelstelle im Psalm 8, 4 bis 6. wo übersetzt wird, ich sage es übersetzt wird, du hast ihn ein wenig, also er redet hier von dem Sohn des Menschen, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Also das ist einer der Erklärungen von vielen, wieso dass man nicht mit Engeln interagieren soll. Aber das macht keinen Sinn, weil erstens das, was hier als Engel übersetzt wird, ist eigentlich das Wort Elohim. Und Elohim, wenn wir in allen anderen Bibelstellen nachschauen, wo auch dieses Wort Elohim benutzt wird, heißt es jedes Mal Gott. Also jedes Mal ist Gott damit gemeint. Im 1. Mose 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und Elohim redete weiter, also Gott redete weiter. Oder in dem Psalmen 5,7, vernimm, o Herr, auch Elohim, meine Worte. Oder auch in Jeremia 31, 33, ich will ihr Gott sein, also Elohim sein, und sie sollen mein Volk sein. Also von dem her ist dieser Vers hier einfach sehr schlecht übersetzt und ist keinen Grund zum Erklären, wieso dass man nicht mit Engel interagieren sollte. Ja, genau. Und das nächste ist, dass wir eine neue Schöpfung sein, dass es auch ein Grund ist. Und das ist zwar im 1. Korinther, ich brauche meine Brille. Ich sehe schon ein bisschen leichter wie ich schieben. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Fragezeichen. Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Also in 1. Korinther 6, 3. Und du wirst sicher niemanden richten, der höher gestellt ist als wie du. Also auch diese Bibelstelle hebt das einfach auf, diese Bedenken, dass die Engel über uns wären und wir mit ihnen nicht in Interaktion treten können. Genau. Und dann die Fakten über Engel. Das habe ich auch sehr interessant empfunden, weil also die Engel haben Gefühle und Verlangen. Also es sind nicht einfach so spirituelle Wesen, die in der Luft umher schweben, sondern es sind Wesen, die Gefühle und Verlangen haben und die, ja, wie wir Sachen empfinden. Zum Beispiel im 1. Petrus 1,12 sagt es am Schluss, also es steht, es geht um die Offenbarung, die wir dann empfangen werden. Und dann sagt es, die Dinge, in welche auch die Engel hinzuschauen begehren. Also Sachen, die auch die Engel wünschen zum das Sehen. Oder dann im Lukas 15,10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Also sie freuen sich, sie empfinden Freude. Und sie interessieren sich auch für unser Verhalten. Da im Lukas 12,8 sagt es, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird von den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn Gottes bekennen vor den Engel Gottes. Mhm. Spannend, oder? Und darum ist ja wirklich, dass man in Respekt, weil wenn zum Beispiel jetzt jemand zu mir auf Besuch kommt und ich freue mich, dann sage ich, wow, so schön, dass du da bist, so schön, dass du gekommen bist. Ich denke mir, genau das ist, was die Ginny da jetzt gesagt hat, jetzt ist ein Engel, wo man es wirklich sieht, jetzt ist ein Engel da, verwirrt, sondern wow, herrlich, willkommen, so schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass ich dich sehe, ich freue mich, lass uns zusammen das und das ja in Wertschätzung und eben dieses Ehren, was wir am Anfang gehabt haben, dieses übernatürliche Ehren, dass wir ihnen auch so gegenübertreten und wirklich sagen, danke, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Wirklich ja diese Wertschätzung auch dem gegenüber ausdrücken. Genau. Und dann abschließende Gedanken zum ganzen Thema. Sei wie ein Kind, also mit dieser Kindlichkeit hören wir auf, so rational zu sein. Wir Europäer, wir sind so darauf gedrillt, rational zu denken, aber lasst uns sein wie ein Kind und einfach mit einer Leichtigkeit, mit einer Begeisterung mit den Engeln interagieren und wir werden lernen. Wir werden lernen, wir sind nicht in Gefahr, die Engel anzubeten, weil sie wollen ja das überhaupt gar nicht, sondern wir können einfach mit dieser kindlichen Leichtigkeit eintreten in das Ganze und lernen. Genau, und da möchte ich nur ein persönliches Beispiel dazu geben, weil das war jetzt vor kurzem. Und zwar habe ich mal von meiner Schwester mal das Navi ausgeliehen und da war dann die Halterung nicht mehr dabei, wie ich es anscheinend zurückgegeben habe. Für mich war es klar, ich habe alles zurückgegeben, aber sie konnte die Halterung nicht mehr finden. Und das war, wie wir zu IPS geflogen sind. Also das ist jetzt schon ein Zeitl aus. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann immer gedacht, ich muss diese Halterung nachbestellen. Und dann waren wir in ihrem Auto und dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich, ich habe echt gesagt, ihr Engeln, es ist nichts unmöglich. Und dann habe ich nur gehört, greif in das Handschuhfach. Und nicht such im Handschuhfach, weil ich war gerade im Auto von meiner Schwester. Und dann wäre mein Gehirn, also weil die Gini gerade gesagt hat, wir Europäer mit unserem Denken, habe ich sofort, mein erster Gedanke war, ja, reingreifen, wann schon muss ich suchen. Also wirklich, mein erster Gedanke. Und dann habe ich gedacht, nein, wenn ich kriege, greif hinein, dann mag ich das. Ich habe das Handschuhfach aufgemacht, habe nicht gesucht, habe reingegriffen, das Erste, was mir in der Hand gekommen ist, und habe die Halterung in der Hand gehabt. Ein paar Sekunden später, da meine Schwester war noch im Haus, bei ihr zu Hause ist sie, und die hat mir gedacht, so, jetzt halte ich das so und halte es dann vor die Nase. Und sie ist dann gekommen und dann sagt sie, wo ist das jetzt hergekommen? Dann sage ich, du, währenddem du drinnen warst und dir noch was geholt hast, habe ich ein bisschen mit die Engel geredet und ich habe gehört, greif in dein Handschuhfach und dann habe ich es in der Hand gehabt. Und dann sagt sie, das gibt es nicht. Wir haben das ganze Auto wirklich ausgeräumt. Wir haben das Handschuhfach durchsucht und haben das nicht gefunden. Und das war wirklich, ich habe das gemacht, was ich da habe und wäre fast Gefahr gelaufen. Und ich denke mir, da müssen wir wirklich einfach wirklich lernen, dass wir im Übernatürlichen sind, dass wir unseren Kopf wirklich nicht regieren lassen, nicht unseren Verstand, weil mein Verstand hätte gesagt, Lisi, da musst du suchen, Bonjour. Wenn du schon was finden willst, musst du suchen und nicht einfach hineingreifen. Das sehe ich ja gar nichts. Das ist ja so. Aber genau das ist es. Das passt da dazu. Einfach wirklich in einem kindlichen Glauben das sehen oder das machen, was man kriegt. Wirklich. Und die geistige Welt sollte nicht nur zu Besuch sein, sondern zu Gewohnheit werden. Also ein Innewohnen, also Inhabit. Das ist auch ein englischer Ausdruck, der sagt, es sollte nicht einfach zu uns auf Besuch kommen, sondern in uns wohnen. Also wirklich wie ein Teil von uns sein. Und eine Realität sein, die uns überall hin begleitet. Und ich hatte vor einiger Zeit, da war ich einkaufen mit meiner Tochter. Und sie ist dann, also wir waren auf dem Parkplatz, es war ein Samstag, es hat ganz viele Leute gehabt. Und auf einmal kommt ein Auto im Schritttempo und sie sieht das Auto nicht und irgendwie verschwindet sie unter dem Auto. Also sie war wirklich unter dem Auto und das Auto war ganz langsam. Und ich habe geschrien, ich habe stopp das Auto. Und der Mann hat es nicht gemerkt, der ist weitergefahren und dann hat er doch gestoppt und ist ausgestiegen. Meine Tochter war immer noch irgendwo unter dem Auto. Und dann habe ich sie hervorgeholt und sie hat nichts gehabt. Eine kleine Schürfung am Knöchel, aber alles war sie war total okay, es war kein Problem. Und ich wusste, da war ein Engel, der sie bewahrt hat, weil ich meine, ein Auto, auch wenn es im Schritttempo geht und man runter unter das Auto kommt, dann ist man nicht einfach mit einer Schürfwunde am Knöchel. Und ich glaube, je mehr wir wahrnehmen, dass da Engel rund um uns herum sind, umso entspannter und mit mehr Leichtigkeit, aber auch einer Autorität können wir aufs Leben gehen. Und was ich allen Müttern sagen möchte oder allen Vätern ist, dass Kinder zu haben, ist auch am Reich von Gott bauen, also am Reich Gottes bauen. Also das heißt, die Engel sind ja da, um uns zu dienen, um ein Reich Gottes bauen zu können. Und Mutter zu sein, Vater zu sein, also gibt uns die volle Berechtigung, die Engel im Familienalltag zu integrieren. Weil sie sind da für unsere Kinder, für uns, für diesen ganzen Schutz und für diese ganze Führung als Familie, um als Familie dorthin zu kommen, wo Gott für uns vorbereitet hat. Also nicht nur, wenn wir ja im Dienst stehen oder in der Gemeinde oder was auch immer, sondern es ist wirklich spezifisch für Familie, mit den Kindern, den Kleinkindern, mit, ja, es ist wirklich etwas, was wir mit Trost, vor aller Zuversicht und Vertrauen eintreten können. Und das ist voll schön, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil ich denke, oft, glaube ich, gibt es viele, die zu Hause sind und sie denken, wow, ja, der macht das und der macht das und ich bin zu Hause. Aber genau, das ist am Königreich bauen. Wir denken immer, es ist nur, wenn wir es machen, aber wir müssen sehen, es ist, wer wir sind. Ich meine, wenn wir unsere Kinder in seiner Liebe erziehen, das ist so eine große Sache, wirklich. Also alle Mütter, also ich denke, Gott ist so dankbar für jede Mutter, die ihr Kind mit seiner Liebe liebt. Also wirklich, wir müssen da auch wirklich das umdenken. Wir haben ganz ein wertschätzendes System in der Welt. Das ist nur, wer leistet und wer dann irgendwie geehrt wird für irgendwen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und das ist voll schön, dass du das jetzt erwähnt hast, Jimmy. Das finde ich so schön und das wollen wir eigentlich wirklich mitgeben. Wollen wir wirklich euch allen mitgeben, alle, die Jesus in ihrem Herzen haben und Königreich mitbauen wollen, wir sind in einer Familie. Da gibt es keinen besseren oder schlechteren oder wow, der macht dies, sondern wir müssen wirklich wieder auf das Wesentliche schauen. Nicht auf was wir machen, sondern was wir sind. Und wir sind die geliebten Kinder unseres liebenden Vaters, der alles für uns gegeben hat. Wirklich alles. Und es ist vollbracht. Und wirklich so müssen wir es sehen. Und so können wir dann jeden Tag in den Tag reingehen, voller Freude und Elan. Und egal, ob es eine Mutter ist oder ob's, wo man drinnen steht, ist ja ganz egal, diese Herzenshaltung. Ja, und eben dann wage es zu erforschen und zu erkunden. Und was da wirklich, was ich mir da in meinen Notizen aufgeschrieben habe, dass wirklich höre auf, dass du es immer mit deinen natürlichen Ohren hören willst und mit deinen natürlichen Augen sehen. Geh wirklich in das, dass deine Augen zumachst und dann mal wirklich versuchst, Bilder zu bekommen. Oder ja, eben, es gibt das innere Ohr, zum Beispiel, wie ich zuerst gesagt habe, ich habe es gehört, habe ich nie eine Stimme jetzt mit meinem natürlichen Ohr gehört. Das habe ich nicht gehört, sondern das war, das ist, ich kann das nicht erklären, das ist eine innere Stimme, das ist das innere Ohr, wo ich das gehört habe. Und ich denke mir, das ist das, wage es zu erforschen. Wage einfach, dass du sagst, nein, nicht, ich muss jetzt nicht mit meinen Augen sehen und ich will jetzt, du suchst überall nach Engeln, sondern versuch es wirklich mit deinem inneren Auge und mit deinem inneren Ohr zu hören und dann wirklich einfach wage es zu machen. Wie zum Beispiel, ich habe einfach reingegriffen. Ich hätte sagen können, nein, jetzt kommt mein Verstand. Das lasse ich, weil das geht ja gar nicht. Ich weiß, meine Schwester hat das Auto sicher durchsucht. Ich kenne meine Schwester ist hundertprozentig. Also die hat das Auto sicher von oben bis unten durchsucht, das weiß ich. Also da brauche ich gar nicht überlegen. Also wenn ich nach meinem Verstand gegangen wäre, hätte ich das Handschuhfach nicht mal angegriffen. Also wirklich, wir möchten euch ermutigen, fangt an zu experimentieren. Wirklich. Einfach Erfahrungen zu sammeln und wirklich nicht mit dem Natürlichen, sondern wirklich mit dem inneren Auge, mit den inneren Ohren. Ja. Ja, genau. Und der Heilige Geist, wir haben einen Heiligen Geist und er sagt, er ist unser Lehrer. Wie sagt er uns? Er sagt, er ist mit uns, er ist unser Lehrer. Und damit können wir richtig forschen. Der Heilige Geist, du bist mit uns, du bist in uns. Da war eine Frage im Chat und ich frage mich jetzt, ob du die Antwort weißt. Und zwar, wieso spricht man zu den Engeln und nicht zum Heiligen Geist? Weil Gott hat uns doch den Heiligen Geist gegeben. Wieso soll man zu den Engeln sprechen und nicht zum Heiligen Geist? So hast du, weißt du eine Antwort? Ja, ich denke mir, also ich selbst, weil die Engel sind ja unsere, die sind dienstbare Geister. Also die Engel, die sind da, um uns zu helfen. Und darum rede ich mit den Engeln, damit ich sage, du Engel, ich brauche dich jetzt. Warum soll ich mit dem Heiligen Geist reden, wenn der Engel mit mir steht und der jetzt mir beim Hektenschneiden hilft? Denke ich mir, dann rede ich mit dem Engel, der neben mir steht. Weißt du, der Engel ist der, der mir wirklich, die sind, die was uns helfen. Wirklich. Oder einmal, da habe ich Holz, also eben, wir haben das Holz ziemlich hoch aufgezäunt und ich musste Holz runterwerfen. Und das ist echt hoch, es ist so hoch wie unser Haus. Und ich habe dann die Leiter angelehnt und dann habe ich gemerkt, ups, die Leiter, die bewegt sich nach rückwärts. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt nicht hüpfe, dann gut aus. Und ich habe nur noch gesagt, ihr Engel, bitte, ich brauche jetzt einen Landeplatz. Das ist alles, was ich noch gesagt habe. Dann habe ich gesagt, das ist wirklich ein ganz ein kleiner Platz. Das ist nur noch so eine Tonne und die Tonne war vorher mit Holz. Und ich hab mir nur im Fallen, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, wo ich landen soll, dass das gut ausgeht. Aber ich bin gelandet und dann habe ich mir gedacht, jetzt, und habe mir echt gedacht, ist jetzt alles noch richtig, ist nichts gebrochen und es war wirklich, das war unvorstellbar. Also ich habe wirklich, ich muss sagen, gute Engel, ich habe weder noch verknackst, noch gebrochen, noch gar nichts. Und ich denke mir, weil das ist nur die Engel, die sind, die direkt da sind, die dienstbaren Geister. Da kann ich ja schon sagen, ich kann schon sagen, Heiliger Geist, erklär mir, ich würde die Bibel lesen, ich kann mit dem Heiligen Geist auch reden. Ich glaube, nicht heißt, dass ich mit dem Heiligen Geist nicht reden soll. Ich rede genauso. Also wenn ich meine Bibel aufschlage und sage, Heiliger Geist, ohne dich ist das ein leeres Wort und ich brauche deine Erklärung. Die Bibel lesen ohne Heiligen Geist, da kannst du ein anderes Buch auch lesen. Gell? Und darum glaube ich, dass einfach zu unterscheiden ist, was kommuniziere ich. Die Engel sind für uns da, also als dienstbare Geister, also die helfen uns. Und da ist halt, wenn ich die Bibel lese und sage, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer, bitte lass mich einfach wirklich das verstehen, was du willst, dass ich verstehe. Wäre meine Antwort. Aber ich mag mich erinnern, im IPS, als der Reinhard uns sagte, er hat eine Beziehung zum Vater, die anders ist als zu Jesus, genau, die anders ist als zum Heiligen Geist, genau, die anders ist als zu seinen Engeln. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, wie soll ich all diese Beziehungen im Alltag leben? Weißt du, ich habe meinen Mann, meine Kinder, meine vier, und mit jedem dieser Familie, also habe ich eine andere Beziehung, und ich habe dann noch Gott und Jesus und der Heilige Geist und all die Engel. Ich meine, weißt du, ich habe wie gedacht, ach du meine Güte, wie soll ich das alles unter einen Hut kriegen? Aber das, was du sagst, macht sehr viel Sinn. Ja, genau. Aber das ist genau wie du sagst, wie du mit deinem Mann anders redest, als wie mit deinen Kindern und mit deiner Freundin wieder anders, als wie mit deinen Kindern oder mit deinem Mann. Und so ist es da auch. Weißt du, oft sagen wir ja, das eine muss das andere ausschließen, aber nein, warum? Das schließt gar nichts aus. Du sagst ja auch nicht, nein, ab heute rede ich nur mit meinem Mann, mit allen anderen. Ja, das wäre genau das Gleiche. Es ist alles vorhanden und darum kann ich mit allen sprechen und in Interaktion treten. Sehr gut. Sehr gut, Lisi. Das ist ein super Beispiel mit deiner Familie. Das ist das beste Beispiel. Für mich, das ist super. Das ist das super erklärt. Besser. Ja. Wirklich. Also jeden anders. Ist so. Ja, super. Sehr gut. Gut, dann haben wir diese Frage gedeckt und eben ich werde dann schauen, der Reinhard macht sicher auch noch ein Video nächste Woche und ich freue mich auch schon auf das, aber ich denke, das war schon mal eine gute Antwort. Ja, cool. Genau, und dann ist das, wage es zu erforschen, zu erkunden, das haben wir jetzt gehabt, gell? Und die Grenze ist wirklich dort, wo der Glaube aufhört und wo nicht in das Spiel steht, dass es verboten ist. Also ich war mal zu Reinhard gegangen an der IPS und habe gefragt, ich habe das und das empfangen oder so, kann das sein? Und er sagte mir, ja, die Grenze ist dort, wo dein Glaube aufhört und wo in der Bibel steht, es ist verboten. Und das gibt ganz viel Spielraum für Individualitäten und wie Gott auf einzigartige Weise, ich habe schon Geschichten gehört, wie Engel eingegriffen haben, wie also was die Leute übernatürlich gehört haben, das sprengt einen den Verstand, weil es ist so einzigartig in diese individuelle Situationen rein. Und das ist so schön zu wissen, dass wir es wirklich erforschen dürfen, dass wir die Freiheit haben, die Erlaubnis haben, wenn unser Herz auf Jesus ausgerichtet ist. Und wirklich, wo wir merken, wir haben Angst vor dem Übernatürlichen, dass man es wirklich einfach gar nicht so, dass man es zurückweisen, dass man wirklich lehnen kommt, dass, oh, aber ist das richtig oder oh, das ist echt Gottes Wort und ich denke mal, wenn wir die Angst zulassen, werden wir es nicht erleben. Also das glaube ich ganz ja, sicher. Also, weil in Angst wirst du nichts Übernatürliches, also wird es schwierig sein. Und vor allem, natürlich, ich verstehe viele, die was gerade Engeln. Ich weiß, mir hat einer gesagt, ja, ich komme auf New York, da waren immer die Engel. Und dann sage ich, ja, genau, die haben das gestohlen. Wir haben, die Engel sind aus Gottes Wort. Gell? Und eben diese Angst auch ablegen, oh, das ist ja New Age oder das ist gefährlich. Na, wie die Ginny gesagt hat, es ist alles erlaubt, was die Bibel sagt und natürlich, was darüber hinausgeht, was uns zum Gott macht, es ist nie erlaubt. Aber da kann es auch, egal, ob es nicht um die Engel geht, wenn ich, die werden auch nicht kommen. Wenn ich jetzt einen Engel haben will, damit ich dann rausgehen kann und sage, ich bin so gut, ich habe jetzt Engel gesehen und weil ich mich hinstellen will und weil ich Anerkennung haben will, werden sie die Engel verziehen, ganz sicher. Also das ist nicht, was man machen soll. Aber da ist ja wurscht, ob es um Engeln geht oder ob es um wenn ich einen Dienst tue und ich sage, oh, jetzt habe ich den Dienst gemacht und schaut's alle, wie gut ich bin. Also überall, wo ich mich ins Zentrum setze, ist das Gleiche. Das ist nie gut, egal ob es um Engeln geht, ob es um einen Dienst geht. Wenn es um mich, meiner, mir, mich geht, dann ist es nie richtig nach Gottes Wort. Ganz genau. Wir sind gestorben und es ist wirklich, wenn wir repräsentieren wollen, ist wirklich Jesus Christus. Wir wollen sonst nichts. Ich will jetzt da mich nicht als Lisi repräsentieren und Gini, dir geht sicher auch so, oder? Wir wollen wirklich Kanäle sein, euch einfach helfen, aber wir sind jetzt auch nicht die, wow, das ist genauso wie der Reinhard nicht, das nicht will, will ich das nicht und will das die Ginny auch nicht. Wir sind einfach Brüder und Schwestern, die uns gegenseitig helfen und wir stellen niemanden aufs Podest und wir sagen niemand, ah, der oder der, sondern wir sind alle auf dem Weg mit unseren Herren und dürfen Erfahrungen sammeln und dürfen eben wirklich unsere Angst abbauen. Wirklich. Ich ermutige eng, nicht an New Age zu denken, sondern wirklich das Engeln. Wir glauben ja auch, dass die Maria den Engel gesehen hat und der gesagt hat, fürchte dich nicht. Das glauben wir ja auch. Das war ein Engel. Gell? Genau. Oder als diese Geschichte war, wo der Paulus war es, oder? Aus dem Gefängnis raus war und er klopfte an die Türe und die Leute hinter der Tür sagten, es ist jemand da, es muss ein Engel sein. Also für sie war es logischer, dass es ein Engel war, als dass es Paulus aus dem Gefängnis war. Und in diese Realität sollten wir auch eintreten, dass wir schneller mal glauben, dass es ein Engel ist, als Zufall zum Beispiel. Also es war auch mein Sohn, ich war auch wieder mit ihm in den Bergen, er liebt die Berge und wir sind da am Wandern gewesen und er fiel. Und zwar, er hatte beide Hände einen Stock irgendwie oder beide Hände irgendwas. Und dann fiel er aufs Gesicht. Also er konnte sich nicht auffangen, er fiel wirklich gerade runter. Und er stand auf und er hatte kein Kratzer, gar nichts am Gesicht, nirgends. Und er sagte, hey, mir haben die Engel geholfen, ich bin weich gefallen. Es hat mir nicht wehgetan. Also für ihn war das so logisch, das war für ihn wie eine Realität. Ich habe nichts gesagt, es war wirklich er, der einfach wusste, ein Engel hat mir geholfen, deshalb habe ich nichts. Er hat mich aufgefangen, sodass ich weich gefallen bin und ich habe mich überhaupt nicht verletzt. Und solche Sachen ist dann einfach reinwachsen in ein Bewusstsein, dass wir umgeben sind von Engeln, dass sie da sind, dass wir mit ihnen interagieren dürfen, dass wir ihre Hilfe in Anspruch nehmen dürfen und dass das helfen wird, uns in das reinzubringen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja, super. Und in dem Sinn wünsche ich euch, dass wirklich hohe Tolle viele Erfahrungen habt und dass wirklich nicht lazy werdet, also nicht faul, dass ihr einen Herzenswunsch habt und dass wirklich die Engel erleben dürft, dass die Engel mit den inneren Augen sehen dürft und dass sie es mit den inneren Ohren hören dürft. Und wir möchten ihn einfach ermutigen, keine Angst zu haben, und wir möchten ihn ermutigen, einfach vorwärts zu gehen mit dem Wunsch.